dunkel, der Wind ist ziemlich rau. Der Krause über die Felder weht, die Wolken ziehen grau. Allein im Stick der Bauer steht und guckt lang in die Glut. Kommt und mal feiert, dann zieht er. Gewalt ist größer Flug. Sei Hut ist schwarz, sei Rock ist grün, sei Haut, die ist ganz grau. Sei Stiefel sehen aus Menschenhaut und Blutrot ist sei Haut. Vorbei. Letzter Feierschwanz soll weit im Wald entscheiden. Gewalt geht auf seiner Sau. Schwarz, sein Finger kalt, sein Atem stinkt nach Fisch. Die Luft wird plötzlich eiskalt, denn mit tausend viel Bezicht. Guck dann jetzt das Schnurstracks auf der Fleischerbauer zu. Und für mich auf unter Wildsau. Der Waldtiefer guckt ihn zurück. Den Normen schwitzt er jetzt im Bauer und nun greift sein Hund. Der denkt nur, es heiße Feier in die Norden gefahren. Der Maltis guckt im Frosch verloren und zwei Haue sind drin. Und heult ein Name Feuerlein mit Hunden in die Hände. Yippee-yay-yay! Yippee-yay-yay!